Saugt Subwoofer, Bass pumpt ziemlich tief. Ficker für die Enemies. Ficker für die Enemies. Flagge aus dem Autofenster, bin ich mies. Boomschaller klackt, wer macht Umsatz bei Nacht? Yo, Bagger mit der Tasche voller funkelnder Bass. Kapuziner Mann drillt unfassbar krass. Herzpump 808 wie ein Untergangsbass. Dass er diese Schiene ernsthaft fährt, Mann, ich glaube, die Musik hat sein Gehirn zerstört. Guck ins Spiegel, sag, für mich ist dieser Kerl was wert. Denn der Typ strahlt aus wie ein Kernkraftwerk. Menschen werden nicht durch ihre Gegend zu Gift, nein, sondern machen ihre Gegend zu dem, was sie ist. Aber noch nicht, hast du geblickt, was beschäftigst du dich mit? Du hast keine Meinung, solange du nicht weißt, wer du bist. Mieses Genie, wir waren nie so wie die. Hamburger Rapper redet von Melancholie. Kappa singen bei uns MC. Mehrfach gespalten, so wie eine Schizophrenie. Doch ich bleib ohne Grund, mit paar hundert Jungs. Wenn wir kommen, wird es schon mal bunt unter uns. Niemand hält den Hungersturm, nein, wenn wir lungern und werfen mit unseren Nummern rum. Restart, Alter, zieh nass, zweifel niemals an der Triebkraft meiner Features. Wie krass, Magazin lag nach, Kappa schießt scharf und verteile dich in Splittergruppen wie Glas. Kaum braut, aber viel krass, wenn ich tief knarz, haller tief barz, find ich wie stark. Schön im Zwiespalt, glaub ich schieb hart, auf den Streets nachts, klebe geblieben wie Epoxidharz. Ja, ich bin es, Kappa Zin. Gar nichts Schlimmes. Blasphemie. Alles Schnackers. Labern viel. Motherfuckers. Fantasie. Meine Kette so dick, sie drückt aufs Genick. Ihr Arsch so fett, sie strippt nur für mich diese Nutte. Zieht die Blicke auf sich, bitte fass mich nicht an, geh zurück auf deinen Tisch. Bones, guck, es ist wie es ist. Bis zum jüngsten Gericht mach ich Business mit Gift und nehm keine Rücksicht auf nix. Kippe Essig auf Fisch und die Chips. Halte es unten mit C-A-P-U-Z. Wir machen Geld so wie B-A-T-U-Z. Observationen, verfehlte Versuche. Wir lassen sie stehen wie Reeperbahn-Huren. Geh mal zur Schule, Vorbildfunktionen. Kofferraum voll mit Kanonen. Nein, uns kann der Teufel nicht holen. Wir wollen die Millionen und goldene Kronen. Gehirn verklebt meine Lunge, ein Wrack. Ich fress euch am Stück, dieser Junge macht Schnapp. Die Sonne im Rücken, die Wumme am Sack. Klick, klack, dein Puller wird schlapp. Trage die TNs, fahr durch die Gegend. Haken geben, Schlag auf dein Schädel. Hase kleben, Spaß mit deinem Mädchen. Lass sie blasen und gehen, spar dir das Reden, du solltest dich schämen. Hamburg wär's Barenfeld, da wo wir leben. Bargeld bewegen, die Straße am Beben. Beten, keine Zeit Schafe zu zählen. Krokodile, sie lauern dir auf. Pitbulls trainieren und powern dich aus. Junkies am Schwitzen mit Kauer sind drauf. Deutscher Rap nur ein Fake, so wie Bauer, so schau. Ich bin es, ich bin es. Bones MC.